Ich bin eingeladen, Ihnen etwas über Rimbaud zu erzählen. Und einige von Ihnen waren wahrscheinlich schon bei der Vorgängerveranstaltung hier über Charles Baudelaire, den Rimbaud ja als König der Dichter sehr verehrt hat und an dessen Prosaformen, aber auch Gedichtformen, also vor allem an Baudelaires Poem en Prose, er sich orientiert hat. Und die beiden bekanntesten Dichtungen von Rimbaud sind ja solche Poeme en Prose, also sowohl die Illumination, als auch une saison en enfer, also eine Zeit in der Hölle. Wir werden nachher auch Gelegenheit haben, ein bisschen diese Sachen zu diskutieren, die ich Ihnen vortragen möchte. Zunächst glaube ich, sollte man sich vergegenwärtigen, dass wir es hier mit einer Figur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu tun haben, einem sehr rigide aufgezogenen Musterschüler aus der nordfranzösischen Kleinstadt Charleville. Das sind Zwillingsstädtchen Charleville und Mézières. Das Ganze liegt in den Ardennen unweit der Grenze zu Belgien. Der Vater, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, vom Rimbaud, war französischer Kolonialoffizier, in Algerien eingesetzt und hatte auch theoretisch wissenschaftliche Ambitionen. In der Literatur wird zumindest behauptet, er habe, wenn nicht nur Stücke, manche sagen den ganzen Koran übersetzt. Der deutsch-französische Krieg 1870-71, auf den sich Napoleon III. Leichtsinnigerweise eingelassen hatte, bescherte diesem Jungen in den Ardennen unverhoffte Freiheiten. Und noch als Schüler, also mit 16, er ist 1854 geboren, 1891 gestorben in Marseille, machte er seine ersten Weglauf- und Ausbrecherversuche. Und zwar versuchte er, sich nach dem circa 100 Kilometer entfernten Paris jeweils durchzuschlagen. Warum? Weil Paris das Zentrum der Bohème und das Zentrum des Aufruhrs war. Rimbaud, das sollte ich doch sagen, lebte in einer Welt ohne Auto und Flugzeug, ohne Computer, Internet, Facebook, Handy, Fernsehen, Satelliten und die uns bekannten Massenvernichtungswaffen. In einer überhaupt nur unvollständig bekannten und eroberten Welt, einer Welt der Kutschen, der Segelschiffe, der ersten Dampfschiffe, der Eisenbahnen. Und ihm waren die Schrecken der beiden Weltkriege und die Menschenfresserregime des 20. Jahrhunderts natürlich unbekannt. Sein recht ungewöhnliches Leben und seine befremdlichen Dichtungen haben zu seinen Lebzeiten nur einen sehr kleinen Kreis von Dichterfreunden und Bekannten überhaupt interessiert. Und da er seine Identitäten wechselte und das Inkognito liebte, wurde er noch zu seinen eigenen, also noch zu Lebzeiten, sehr bald nach seinem definitiven Weggang aus Belgien und beziehungsweise Frankreich, zu einem Unbekannten. Sein Freund Verlaine rettete und publizierte seine Gedichte, aber erst die Surrealisten, also um 1920, haben ihn wiederentdeckt als ihren Vorläufer, nämlich als einen, der Dichtung und Leben zu verbinden suchte. Nun, in den letzten Jahrzehnten, also in unseren letzten Jahrzehnten, sind die von ihm erhaltenen Dichtungen und Briefe in wirklich großartigen Editionen, also da lacht das Herz jedes Philologen, dokumentiert worden und eine ganze Reihe von Archivdetektiven und Biografen haben Zug um Zug die um Rimbaud gesponnenen Legenden durchdrungen und sein Leben minutiös, soweit das überhaupt möglich ist, rekonstruiert. Man kann also sagen, dass wir heute über sein Leben und seine Schriften sehr viel genauer Bescheid wissen als zu Lebzeiten auch seine besten Freunde, und auch als seine Wiederentdecker, die Surrealisten in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die heutige Generation und die von morgen, die mit ganz andersartigen Schrecken und Möglichkeiten vertraut ist, werden vielleicht Rimbauds Leben, seine Abenteuer und Metamorphosen als weniger sensationell empfinden, als die Generation, die ihn vor 90 Jahren im Kielwasser des Ersten Weltkriegs entdeckt hat. Sensationell aber werden einige seiner Intuitionen bleiben, vor allem die autobiografische Bekenntnisdichtung Une saison en enfer, eine Zeit in der Hölle, und wie ich schon sagte, die Illumination von 1873. Und man kann sagen, dass sein ferneres Leben, nachdem er die Dichtkunst aufgegeben hatte, im Schatten dieser frühen Publikationen und Visionen, Publikationen kann man eigentlich gar nicht sagen, gestanden ist. Ich lese Ihnen zunächst und muss dazu sagen, bei so einem kurzen Vortrag brauchen wir ja bestimmte Kunstgriffe, um mit dem Material zurechtzukommen. Die beiden Kunstgriffe sind, dass ich nicht vom Werk ausgehe, sondern vom Leben, was abenteuerlich genug ist, und dass ich auf das Zweisprachige weitgehend verzichte, sondern Ihnen die brauchbaren deutschen Übersetzungen jeweils sage. In den Illumination, das ist auch ein Titel, den Verlaine gewählt hat, der sich darunter vielleicht auch das vorgestellt hat, was wir uns vorstellen. Also Erhellungen wird das übersetzt im Deutschen, nicht? Der Verlaine scheint eher gedacht haben an sowas wie Farbstiche, Grafiken oder so, also einen unterbetonten Titel. Für uns ruft er die halbe mystische Tradition mit auf. Und die Reihenfolge dieser Dichtungsstücke in diesen beiden Sammlungen ist ungeklärt. Also die sind eine Weile unter den Freunden und Verwandten vom Rimbaud hin und her gegangen. Manche fanden das bedenklich. Die erste Ausgabe der Illumination ist 1886 erschienen, also 5 Jahre vor seinem Tod. Er war gar nicht mehr in Europa und erfuhr auch nichts von diesen Publikationen und seinem beginnenden Nachruhm. Und das einzige Buch, was er in Druck gegeben hat, ist diese Zeit in der Hölle. Dazu werde ich nachher noch was sagen. Jetzt zunächst die Illumination, also diese ganze Dichterphase fällt in die Lebensjahre 16 bis 20. Also 1869 erscheinen in Provinzblättern die ersten Gedichte und 1875 erklärt er den Freunden, die ihn danach fragen, also er gibt sich mit Dichtung nicht mehr ab. Ich lese Ihnen einfach in der deutschen Übersetzung ein kleines Stück aus den Illumination, und zwar aus dem Zyklus, kann man sagen, Enfant, also Kindheit, Enfance, der Einfachheit halber auf Deutsch, damit Sie einen Begriff bekommen für die Eigentümlichkeit dieser Dichtung. Im Wald, heißt es da, lebt ein Vogel. Sein Lied macht, dass du den Schritt anhältst und errötest. Es gibt eine Uhr, die nicht schlägt. Es gibt eine Schlucht mit einem Nest voll weißer Tiere. Es gibt eine Kathedrale, die versinkt, und einen See, der aufsteigt. Es gibt einen kleinen Wagen, der verlassen im Buschholz steht oder im Lauf den Pfad hinabrollt, ganz mit bunten Bändern geschmückt. Es gibt eine Gesellschaft von kleinen Schauspielern in ihren Theaterkostümen. Er schaut auf der Straße, die durch den Saum des Waldes hindurchführt. Es gibt zuletzt, wenn man Hunger und Durst hat, einen Menschen, der dich fortjagt. Ich bin der Heilige im Gebet auf der Terrasse, wie die friedlichen Tiere weiden bis an das Meer Palästinas. Ich bin der Gelehrte im dunklen Lehnstuhl. Die Zweige und der Regen schlagen an das Fensterkreuz des Büchersaals. Ich bin der Fußgänger auf der Landstraße durchs Zwergholz. Der Lärm der Schleusen übertönt meine Schritte. Ich blicke lange in die schwermütige Goldlauge der untergehenden Sonne. Also das heißt zum Beispiel im Französischen: Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Ich könnte wohl das Kind sein, das auf der ins hohe Meer getriebenen Mole ausgesetzt ward. Der kleine Bube, der die Allee dahingeht, deren Stirn an den Himmel rührt. Die Pfade sind holprig, die Hügel bedecken sich mit Ginster. Die Luft ist regungslos. Wie fern sind die Vögel und die Quellen? Ich könnte nur an das Ende der Welt gelangen, wenn ich immer so weiterginge. Die Übersetzung ist sehr gut von Walter Küchler, aber doch, wenn Sie das Französische hören, der letzte Satz mit dem Ende der Welt: Ce ne peut être que la fin du monde en avançant. Wenn man mir doch endlich dies Grab mieten wollte, kalkgetüncht, mit den Relieflinien aus Zement, sehr tief in der Erde. Ich stütze mich mit den Ellenbogen auf den Tisch, die Lampe beleuchtet grell die Zeitungen da, die ich einfältig genug bin, immer wieder zu lesen, die Bücher da, die mir nichts sagen. In ungeheurer Entfernung, oberhalb meines unterirdischen Gemachs, wurzeln die Häuser in der Erde, ziehen sich die Nebelschwaden zusammen, der Schlamm ist rot oder schwarz, riesenhafte Stadt, Nacht ohne Ende. Ich sagte schon, dass die Leidenschaft von Rimbaud war, mehrere Leben weniger simultan, sondern bald nacheinander zu leben, mehrere Personen zu sein. Wollte man das ein bisschen philosophisch formulieren, müsste man sagen, er praktiziert das, was wir heute nennen würden, die Kritik an der personalen Identität. Also er hasste das, als etwas identifiziert zu werden. In seiner Zeit, wo er so etwas wie ein Wanderarbeiter, Gelegenheitsarbeiter war, 1875 bis 80 etwa, sobald er anerkannt ist, sagen wir als Steinbruch-Vorarbeiter auf Zypern, macht er sich davon, nachts, rennt weg, schifft sich ein, fährt in ein anderes Land, fängt was völlig Neues an, nicht? Also das ist sehr typisch für ihn. Was das Leben von Rimbaud für viele Generationen so interessant gemacht hat, ist also einmal die Existenz eines solchen genialischen Gymnasiasten, der nach 4, 5 Jahren, als die Dichter des damaligen Frankreich zumindest auf ihn aufmerksam werden, die Dichtkunst an den Nagel hängt. Dann sein Rencontre mit der Pariser Commune, wo die Biografen bis heute uneins sind, ich komme noch darauf zu sprechen. Und dann die Freundschaft, die homosexuelle Freundschaft mit dem Dichtergenie Verlaine, der 10 Jahre älter war als er, und die mit einem Eklat in Brüssel endet, als er dieser Freundschaft aufkünden will und der betrunkene Verlaine auf ihn schießt, der das dann mit 1,5 Jahren Gefängnis in Mons büßt. Dann der Rimbaud als Weltenbummler, den es bis Java treibt mit der holländischen Kolonialarmee als potenzieller Rekrut und der im letzten Augenblick desertiert, als sie gegen die Guerillas von damals auf Java eingesetzt werden sollen. Dann der Goldsucher, der Elfenbeinhändler, der Kaffeehändler und Waffenschmuggler, der Geograf, der Berichte aus dem Ogaden an führende geografische französische Zeitschriften schickt, die auch sofort gedruckt werden, als stammten sie von einem Fachmann. Der Ethnologe, der Reporter, wir werden davon noch etwas hören. Schließlich der Tod in Marseille nach Beinamputation. Und was Biografen und Laien daran interessiert, was ist eigentlich der Zusammenhang dieses Lebens und macht das irgendeinen Sinn oder sind das völlig disparate Phasen? Dann das, sagen wir, politisch-personale Problem. Also wie kann man denn in Personalunion ein Feind alles Bestehenden sein, wir werden das noch hören, und ein Abenteurer im Bestehenden? Wie kann man ein Visionär und ewig Unzufriedener sein, ein Kommunarde und ein Kriegsgewinnler? Anders kann man das kaum ausdrücken, was der Rimbaud zwischen 1885 und 90 in Äthiopien oder Abessinien getrieben hat. Wie kann man ein bald anklagender, bald resignierter Prophet, der vergleicht sich selbst mit Jeremias und seine Briefe mit Jeremiaden sein, und ein höchst aktiver Mensch, der einen Teil des Handels am Horn von Afrika dirigiert, von Aden und dann von Harar aus, der Kamelkarawanen, die wochenlang unterwegs sind, organisiert mit 40 Kamelen und so weiter. Wie kriegt man das unter einen Hut? Das andere ist, dass aus dem Oeuvre, dem schmalen Oeuvre, also dem schmalen dichterischen Oeuvre vom Rimbaud, bestimmte Formeln bekannt geworden sind, die Sie alle wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Ich nenne schnell mal ein paar. Die sind alle mehrdeutig, interpretationsbedürftig. Also da heißt es, das Leben ändern. Nicht? Der Breton greift das dann auf, in den 20er Jahren, und sagt, also Rimbaud hat gesagt, man muss das Leben ändern, wir fügen mit Marx hinzu, und die Welt verändern. Oder ich ist ein anderer, verschiedene Übersetzungen sind möglich. Oder das wahre Leben ist anderswo. Oder in der Hölle kann man nicht dichten. Oder man muss absolut modern sein. Ich möchte sehr kurz etwas sagen zur politischen und sozusagen geistesgeschichtlichen Position vom Rimbaud. Also nach dem Scheitern der 1848er und der 71er französischen oder europäischen Revolutionen waren ganz so wie in unserer Gegenwart die nicht technischen Weisen der Weltveränderung, also die Kritik, die auf die Änderung von gesellschaftlichen Institutionen abzielt, beziehungsweise deren Pendant, die antizipatorisch-dichterische Weltauslegung, also das, was der Mallarmé in einem berühmten Brief an Verlaine 1895 nannte, die Explication orphique de la Terre, also das kann man nur sagen, dichterische Weltauslegung, gründlich diskreditiert. Wenn man, bevor wir über die Dichtungen sprechen, den Rimbaud zunächst einmal sieht, und das macht einen Teil seines Ruhmes aus, als einen Poetologen. Also man muss dazu sagen, dass Rimbaud ein Musterschüler speziell für die antiken Sprachen, also für Griechisch und Latein gewesen ist. Er hat eine riesige Literaturkenntnis sich in kurzer Zeit verschafft, Lieblingsaufenthalt, Bibliotheken, Privatbibliotheken, und lange Zeit dann, nachdem er in London lebte, im British Museum, wo er, wie sich einige Biografen ausmalen, vielleicht Seite an Seite mit Karl Marx gesessen hat. Er ist berühmt geworden durch die sogenannten Lettres du Voyant, also die Seherbriefe. Im Deutschen klingt das noch feierlicher. Die Briefe des Sehenden, die er zur Zeit der Pariser Kommune im Mai 1871 an einen befreundeten Lehrer und einen damals befreundeten jungen Dichter geschickt hat. Diese poetologische Tradition, in der Rimbaud steht, wurde vor etwa 200 Jahren von den Romantikern Novalis und Schlegel begründet. Und zu dieser Tradition einer Poetologie, also was ist Dichtung, wozu ist das gut, wenn es denn zu etwas gut ist oder weil es zu nichts gut ist, was macht man dann damit und warum schreibt man das und warum wird das gelesen? Zu dieser Tradition haben neben dem Psychologen Freud auch der Dichterphilosoph Nietzsche und eben unser Rimbaud ihre Beiträge geliefert. Nietzsche ist 10 Jahre älter als Rimbaud, Freud ist 2 Jahre jünger als Rimbaud. Also grob gesagt sind es Zeitgenossen. Die beiden Texte, die ich jetzt gleich zitieren möchte, wurden 1871 und 1873 niedergeschrieben, und beide beziehen sich auf die Erfahrung der Inspiration oder Intuition, die das dichtende Ich als ein anderes überwältigt und über das von ihm zunächst Intendierte weit hinausführt, zu einem für den Autor und sein Publikum unbekannten Neuen. Die Inspiration stellt sich nur ein, wenn das Ich, also das Organ der Selbstbeherrschung, die Zügel lockert, das ist die Quintessenz der Freudschen Theorie des Witzes, die von ihm kontrollierten Grenzen zum Nicht-Ich öffnet und toleriert, dass das gewaltsam Separierte zusammenfindet und das Verpönte zum Ausdruck kommt. Rimbaud schreibt in einem seiner Seherbriefe an den 10 Jahre älteren Dichter Paul Demeny, ist heute vergessen, im Mai 71. Noch nie ist die Romantik gerecht beurteilt worden. Wer hätte sie beurteilen sollen? Die Kritiker? Die Romantiker, die so schlagend beweisen, dass das Lied nur so selten das Werk, will sagen, der gesungene und begriffene Gedanke des Sängers ist? Denn ich ist ein anderer. Wenn das Blech als Trompete erwacht, so ist es nicht seine Schuld. Das ist für mich erwiesen. Ich bin bei der Entfaltung meines Gedankens nur zugegen. Ich betrachte ihn, ich höre ihn, ich tue einen Bogenstrich. Die Symphonie wogt in den Tiefen oder sie springt mit einem Satz auf die Bühne. Das gleiche Thema variiert, finden wir in Nietzsches Essay über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Da heißt es: Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet, ist dem frei gewordenen Intellekt nur ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke. Und wenn er es zerschlägt, durcheinander wirft, ironisch wieder zusammensetzt, das fremdeste Paaren, nicht, das ist schon Lautréamont, und das nächste trennend, so offenbart er, dass er jene Notbehelfe der Bedürftigkeit nicht braucht und dass er jetzt nicht von Begriffen, sondern von Intuitionen geleitet wird. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmäßiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen. Für sie ist das Wort nicht gemacht. Der Mensch verstummt, wenn er sie sieht oder redet, in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindruck der mächtigen gegenwärtigen Intuition schöpferisch zu entsprechen. Also soweit der Nietzsche. 14 Jahre später, also das ist sehr früh bei Nietzsche formuliert, nimmt er das Thema des anderen im Ich oder das der Selbstverborgenheit der Erkennenden, wie es hier heißt, jetzt in der fröhlichen Wissenschaft wieder auf. Ich lese Ihnen die paar Sätze noch vor. Nietzsche, fröhliche Wissenschaft, Gaia Scienza. Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst, uns selbst. Das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht. Wie sollte es geschehen, dass wir eines Tages uns fänden? Wer sind wir eigentlich? Wir bleiben uns eben notwendig fremd. Wir verstehen uns nicht. Wir müssen uns verwechseln. Für uns heißt der Satz in alle Ewigkeit, jeder ist sich selbst der Fernste. Für uns sind wir keine Erkennenden. Nun, Rimbauds Intuition, um in dieser Sprache zu bleiben, führte ihn von Charleville, Kleinstadt, nach Paris, von Paris nach London, von London um die halbe Welt und später nach Aden, also arabische Halbinsel, Jemen heute, und ins Ogaden. Er suchte nach einem wahren Leben, dem er sich durch die Negation aller jener Lebensweisen zu nähern suchte, die ihm, gemessen an jenem Ideal, als falsch oder defizient erschienen. Sich selbst blieb er gleich, indem er von ihm erprobte oder ihm zugemutete Identitäten verwarf, neue für sich erfand und auch von diesen so rasch wie möglich wieder loszukommen suchte. Er lebte wie ein Vagabund oder wie ein Flüchtling. Wovor war er auf der Flucht? Vor dem Identifiziertwerden, vor der Fixierung auf eine Rolle und einen Ort. Das trieb ihn fort von Charleville und heraus aus Europa, das drängte ihn zu immer neuen Metamorphosen. Er begann seine Karriere als Ausreißer, Dichter, Poetologe, als 15-jähriger Gymnasiast. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg ging die Schulzeit des brillanten Schülers noch vor dem Abitur, dem Baccalauréat, zu Ende. In den letzten Augusttagen 1870, also kurz vor der kriegsentscheidenden Schlacht von Sedan, das ist in der Nähe von dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, und kurz vor dem Sturz Napoleons III. Versuchte der Junge erstmals, sich in die Hauptstadt von Paris durchzuschlagen. Da er nicht genug Geld hatte, fuhr er das letzte Stück schwarz, wurde prompt in der Gare du Nord erwischt und in Haft genommen. Nach einer Woche kam er mit Hilfe seines Lehrers Isambard, der ihn zu sich nach Douai holte, unweit von Charleroi, wieder frei. Schon im Oktober entkam er ein zweites Mal der Obhut seiner Mutter und wanderte hungernd und dichtend über Brüssel wiederum nach Douai. Ende des Jahres wurde das Charleville benachbarte Festungsstädtchen Mézières von den preußischen Truppen in Brand geschossen. Und Ende Februar gelang Rimbaud eine dritte Flucht. Diesmal blieb er zwei Wochen in der Hauptstadt und versuchte, hungrig und desorientiert, vergeblich mit Pariser Künstlern und Journalisten in Kontakt zu kommen. Die Stadt war vier Monate lang von der deutschen Armee belagert und schließlich durch Aushungerung und Artilleriebeschuss zur Kapitulation gezwungen worden. Rimbaud wurde damals Zeuge von Massendemonstrationen gegen die Regierung Thiers und schließlich am 1. März 1871 des Einmarschs von 20.000 Deutschen, in dem Fall waren es bayerische Soldaten. Eine Woche, nachdem er nach Charleville zurückgekehrt war, erhob sich Paris gegen die Versailler Regierung. Der junge Dichter verfolgt diese Ereignisse aus der Ferne, begeistert. Die alte Ordnung ist zusammengebrochen und, wie Marx schreibt, im heiteren Paris, schöner freudscher Fehler. Im heiteren Arbeiter-Paris heißt es bei Marx, Sie sehen also nach der russischen Erfahrung, ja, rutschen wir von dem Wort Paris auf Paradies im Zusammenhang mit Arbeitern, schienen die kühnsten Träume der utopischen Sozialisten wahr zu werden. Das ist sehr wichtig, diese Tradition, ich komme darauf gleich nochmal zurück. Von einer weiteren Reise nach Paris im April, Mai 1871 hat Rimbaud nur den Freunden Delahaye und Verlaine erzählt. Delahaye ist Schulfreund und wurde dann Biograf, also der erste Biograf, sowohl von Verlaine als auch von Rimbaud. Sie berichten, er habe sich der revolutionären Nationalgarde angeschlossen und sei in der Babylon-Kaserne untergebracht gewesen. Einige Autoren halten Rimbauds Erzählungen über diesen zweiten Paris-Aufenthalt im Frühsommer 1871 für eine Art Tagtraum. Bei Claude Jean Collat, einer der bedeutenden jüngeren Rimbaud-Biografen, heißt es, Rimbaud beschließt, nach Paris zu gehen und sich an der Revolution zu beteiligen. Er bekommt wahrscheinlich um den 23. April in der belagerten Stadt an, nachdem er sich mit großen Schwierigkeiten durch die feindlichen Linien durchgeschlagen hat. Er bleibt drei Wochen. Die Wirrnis, auch in den Biografien, schlägt hier durch. In der deutschen Ausgabe ist versehentlich sechs Wochen die Rede, was ganz unmöglich ist. Doch über seine Aktivitäten ist wenig bekannt. Diesmal feiert Paris. Die Freiwilligen sind bereit, für ihr Ideal ihr Leben zu opfern. Die Vendôme-Säule, Symbol imperialen Pomps, wird umgestürzt. In den Tuilerien wird getanzt. Die Zeitungen erleben eine Blüte. Plakate kündigen neue Regelungen und Ereignisse an. Rimbauds Beteiligung am Kommunaufstand wird indirekt durch seinen und Verlaines vertrauten Umgang mit bekannten Kommune-Flüchtlingen während seiner drei London-Aufenthalte in den Jahren 1872 bis 1874 bestätigt. Ich zitiere aus der meines Erachtens besten Rimbaud-Biografie, die jetzt auf dem Markt ist, von dem Engländer Robb, R-O-B-B. Viele dieser gefährlichen Männer waren Rimbauds Freunde. Eugène Vermeersch, Prosper Lissagaré, der ist Ihnen vielleicht bekannt, der hat eine der klassischen Darstellungen der Commune geschrieben. Lissagaré also, der in Paris die letzte Barrikade verteidigt hatte, der Kommunekämpfer Oberst Matuszewicz, die Polen hatten einen großen heroischen Anteil an der Verteidigung der Commune, Camille Barrère, der künftige französische Botschafter, und Jules Andrieux, der den Befehl gegeben hatte, die Vendôme-Säule, das Symbol des napoleonischen Imperialismus, zu stürzen. De La Haye zufolge, das ist der Biograf, war Rimbaud vor allem Andrieux als einem Geistesbruder zugetan. Ich übergehe jetzt, was er alles gelesen hat in dem British Museum. Am 13. Mai machte Rimbaud sich dann wieder auf den Heimweg nach Charleville. So entging er dem Gemetzel, das die gegenrevolutionären Truppen nach dem Fall der Commune während der sogenannten blutigen Woche 22. bis 28. Mai 1871, das ist die Mauer der Föderierten, wenn Sie auf den Père Lachaise gehen in Paris, können Sie das sehen, unter der arbeitenden Bevölkerung von Paris anrichteten. Kaum daheim brachte er zwei kühne Entwürfe zu Papier. Das Projekt einer kommunistischen Verfassung für eine Republik freier Produzenten und komplementär dazu das Projekt einer neuen nicht-affirmativen Dichtkunst der freien Assoziation. Hatten die Kommunarden eine neuartige rätedemokratische Res Publica begründet, so proklamierte der junge Dichter eine Res Poetica. Der Terminus Re Poetik stammt von einem anderen symbolistischen Dichter, Saint-Paul Roux, einem Nachfolger Rimbauds und Verlaines. War die Pariser Kommune ein Versuch, Politik und Gesellschaft von Grund auf zu erneuern, so sollte eine neue Generation von Poeten nun auch den ästhetischen Horizont der bürgerlichen Welt überschreiten. Rimbaud schrieb, ihre ebenso aktuelle, moderne, wie objektive Dichtung solle weder beschreiben noch belehren. Sie solle vielmehr das, was bisher unaussprechlich gewesen sei, zur Sprache bringen und dafür geeignete neue Formen finden. Das Genie aus Ardennen war ein Sympathisant und ein Weggenosse der Kommunarden und man kann vielleicht weitergehen und formulieren, er sei der hellsichtige Dichter der Tage der Kommune gewesen. Ich sagte schon, dass aus dem revolutionären Paris Mitte Mai heimgekehrt er in Briefen an seinen Lehrer und seinen Dichterkollegen das Programm einer in jedem Betracht unkonventionellen, devianten Lebensweise und einer neuartigen Poesie entwarf. Der Dichter müsse hellsichtig werden, der Lieblingsausdruck von Rimbaud dieser Jahre. Voyant. Sich sehend machen, also anderes sehen und weiter voraussehen als seine Zeitgenossen. Wolle er das tun, dann müsse er sich deklassieren, sich auf verpönte Praktiken einlassen, ja, zu einem Paria werden. Nur durch Grenzüberschreitungen und Verstöße gegen herrschende Tabus könne er sich von den Vorurteilen seiner Zeit und seiner Klasse befreien. Ein Original mystischen und esoterischen Schriften zugetan war aus dem kleinen Ort Charleville, also so ein etwas verkommener Bohemier, macht dann den Rimbaud mit Geheimwissenschaften bekannt und ermutigt ihn im Herbst 71 mit dem schon berühmten Paul Verlaine Kontakt aufzunehmen, in dem Rimbaud prompt einen der wenigen hellsichtigen Dichter seiner Zeit preist. Rimbaud schickt Proben seiner Kunst nach Paris, Verlaine lädt ihn alsbald zu einem Besuch ein. In dem Brief heißt es, kommen Sie, teure große Seele, wir rufen Sie, wir laden Sie ein. Dem Dichterkreis um Verlaine, den sogenannten Parnassien, trägt er seine grandiose Ballade vom trunkenen Schiff, Le Bateau Ivre, vor, den Entwurf sowohl einer neuen Poetologie als auch eines anderen Lebens. Er war nun darauf aus, gemeinsam mit Verlaine die Möglichkeiten des ihm vorschwebenden Hellsicht, also Clairvoyance, verbürgenden Paria-Lebens auch praktisch auszuprobieren. Ihm zuliebe verließ der 10 Jahre ältere, bald darauf Weib, Kind und Beruf, er war Bankmanager, und folgte von vielen Skrupeln geplagt seinem, wie er ihn da nennt, Engel und Dämon in die Vagabondage. Im Juli 1972 verließen die beiden Dichter fluchtartig Paris und wanderten gemeinsam durch Belgien. Ihre kaum verhohlene homosexuelle Liebe oder ihre offen zur Schau gestellte war ein Affront, ein Protest gegen die Normalität und in ihren Augen eine demonstrative Erinnerung an antike Lebensformen und die Antizipation einer künftigen freieren Gestalt des Eros. So wurden die beiden Vaganten rasch und zwar auch in den Augen ihrer Pariser Kollegen zu gemiedenen Außenseitern, verrufenen Dichtern. Eine berühmte Sammlung von Dichterporträts, die Verlaine in den 80er Jahren herausbrachte, hieß so Les Poètes Maudits. Der Erzutopist unter den Frühsozialisten, Charles Fourier, hatte die Basisinstitutionen unserer Welt, das Privateigentum und die Ehe, den Handel und den Staat, als mit der menschlichen Freiheit schlechthin unvereinbar angeprangert. Fourier meinte, es sei an der Zeit, das ist 1808, dem gesellschaftlichen Leben eine gänzlich andere Form, nämlich diejenige der Phalanstère, wie er das nannte, zu geben. Diese Phalanstère waren überschaubare landwirtschaftlich-handwerkliche Genossenschaften, etwa 1600 Menschen jeweils, in denen Vielseitigkeit und Abwechslung an die Stelle der Spezialisierung und Langeweile der Arbeit und des sexuellen Lebens treten würden. In der künftigen Gesellschaft, die Fourier minutiös in vielen Bänden ausgemalt hat, würden alle menschlichen Triebwünsche rehabilitiert und befriedigt. Es gäbe dann auch keine Laster mehr. Mit der Unterdrückung der Leidenschaften schwände auch deren Verkehrung in unkontrollierbare Destruktivität. Ja, so Fourier weiter, die befreite Menschengesellschaft wäre imstande, ein neuartiges, friedliches Verhältnis zur außermenschlichen Natur einzugehen und diese werde sich ihnen dann erst völlig erschließen. Ich erwähne das in aller Kürze, weil Verlaine sein Bündnis mit Rimbaud, dem er dann lebenslang nachgetrauert hat, ein Phalanstère genannt hat, ein Phalansterium. Nach der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune flüchteten sich die beiden davongekommenen Dichter in eine private Re-Poetik oder wie wir auch sagen können, eine Commune à deux, eine Kommune zu zweit. Im September 1972 siedelte das Freundespaar nach London über. Sie waren nicht völlig mittellos. Verlaine verfügte nämlich aus seiner Zeit als Börsenmakler über Ersparnisse und beide konnten auch als Sprachlehrer etwas Geld verdienen. Doch die Erwartungen, die sie an das gemeinsame Leben knüpften, gingen weit auseinander und das Verhältnis gestaltete sich zunehmend schwieriger. Rimbaud war vom Wankelmut seines Freundes, der immer wieder damit liebäugelte, zu seiner Gattin zurückzukehren, enttäuscht und wollte sich aus der komplizierten, asymmetrisch gewordenen Beziehung lösen. Schließlich schoss der berauschte Verlaine im Juli 1873 in Brüssel auf Rimbaud, um ihn an der angedrohten Abreise zu hindern, wurde verhaftet und kam ins Gefängnis. Ich sagte das schon. Diese komplizierte und mit einem Eklat endende Dichterfreundschaft hat sowohl Rimbaud als auch Verlaine auf die Höhe ihrer Kunst geführt. Also Verlaine schrieb damals eine berühmt gewordene Sammlung von Gedichten unter dem Titel Romance sans parole und eine eben, also Lieder ohne Worte. Und er wusste auch, dass Mendelssohn Bartholdy so etwas komponiert hatte. Und dann noch im Gefängnis in Mons eine später sehr berühmt gewordene Poetik in vielen Versen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Rimbaud wiederum schrieb noch im August 1873 auf einer Ferme, die seiner Mutter gehörte, in einem ganz kleinen Dorf, das aus wenigen Gehöften bestand, in Roche, einen lyrischen Rechenschaftsbericht, in dem er sich von zweierlei Delirien, er spricht auch von Narrheiten oder Chimären, verabschiedete. Nämlich von der Magie oder Alchemie der Dichtkunst, in der er jetzt eine nur illusorisch bleibende Befreiung sah, und von dem unentschlossenen Dichterfreund Verlaine, der sich weder vom bürgerlichen noch vom Literatenleben hatte lösen können und wollen, um, wie es Rimbaud vorschwebte, ganz, wie der Rimbaud schreibt, zu einem Sohn der Sonne, also einem Dichtervagabunden zu werden. Die beiden Jahre, die zwischen den Seherbriefen und dem katastrophalen Ende der Freundschaft mit Verlaine lagen, erschienen ihm rückblickend als eine Zeit in der Hölle, daher der Titel. Verlaine figuriert in diesem von Rimbaud auch als Heiden- oder Negerbuch bezeichneten Text als eine von ihrem Höllenbräutigam, alias Rimbaud, faszinierte, ihn aber auch fürchtende und darum die Stunde der Befreiung versäumende, törichte Jungfrau. 1873 hatte Rimbaud in Brüssel eine Broschüre mit lyrischer Prosa unter dem seltsamen Titel »Eine Zeit in der Hölle« in einer Auflage, das ist dieses Buch, von 500 Exemplaren drucken lassen, doch war das Büchlein gar nicht in den Handel gekommen. Der Autor hatte sich ein paar Autorenexemplare abgeholt, bezahlte aber niemals die Druckkosten und schien im Übrigen jedes Interesse an der Veröffentlichung verloren zu haben. Das Manuskript des Berichts über Rimbauds Höllenfahrt ging in der Druckerei verloren. 1886 erschien ohne sein Wissen ein Nachdruck in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift La Vogue, dann 1892 nach dem Tod des Dichters eine neue Buchausgabe. 1901 aber stieß man im Lager der Druckerei Pot zufällig wieder auf die Restauflage des Erstdrucks von 1873. Nun kommen wir zu den Wanderjahren. Im Frühjahr 76 plante Rimbaud, von Wien aus zum bulgarischen Schwarzmeerhafen Varna zu reisen, um sich von dort nach Russland oder aber in den Nahen Osten durchzuschlagen. Diese Reise endete in Wien katastrophisch, weil er einem Droschkenkutscher, einem Fiakerfahrer, in die Hände fiel, der ihn betrunken machte und dann ausraubte. Über das jähe Ende dieser ersten versuchten Orientfahrt auf dem Pflaster von Wien sind wir durch Rimbauds Schulfreund Ernest de la Haye, das ist der Biograf, unterrichtet, der damals den Kontakt zu Verlaine aufrechterhielt. Beide, Verlaine und de la Haye, erkannten in Rimbauds gescheitertem Aufbruch in den Orient im Frühjahr 76 und in diesem unvermittelten Ende der Reise, er wurde dann ausgewiesen und wanderte zu Fuß von Straßburg nach Hause, nach Charleville, ein für die Unternehmungen ihres gemeinsamen Freundes typisches Muster. Das lässt sich so formulieren. Zunächst ein ständig wachsendes Unbehagen an der eigenen Lebenspraxis und am jeweiligen Milieu. Darauf folgend ein überstürzter Aufbruch ins Unbekannte. Eine erstaunliche Fähigkeit, mit den tausend Schwierigkeiten solcher improvisierten Fluchten fertig zu werden. Gewaltige, ruinöse Fußmärsche. Am Ende dann jeweils irgendein Unglück, ein Kollaps, ein Abbruch, gefolgt von einer nicht weniger abenteuerlichen Rückreise. Die Lust, können wir zusammenfassen, dieses seltsamen Reisenden war es, aufzubrechen, unterwegs zu sein und zu scheitern. Rimbaud war ein Mann vager Projekte, multipler Identitäten, falsche Fährten zu legen, war seine Lust. Er hat unzählige Sprachen gelernt und gelehrt, damit Geld verdient, durch Europa vagabundiert, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, war selten bei Kasse, gesundheitlich oft in miserabler Verfassung. Sein Biograf Graham Robb, ich nannte den schon, resümiert diese Wanderjahre wie folgt. Rimbaud hatte in den drei Jahren, 1875 bis 1877, etwa 15 Monate daheim und etwa 21 Monate auf See oder auf der Straße verbracht. Er hatte, von den Küsten abgesehen, die er nur vom Deck eines Schiffs aus sah, 13 verschiedene Länder besucht und mehr als 32.000 Meilen zurückgelegt. Er hatte als Hausierer, Redaktionsassistent, Kellner, Landarbeiter, Sprachlehrer, Privatlehrer, Fabrikarbeiter, Hafenarbeiter, Söldner, Matrose, Anwerber, Kassierer und Dolmetscher gearbeitet. In 5 Sprachen verfügte er über ausreichende Kenntnis. Und da Sie schon einen Abend hier mit Baudelaire verbracht haben, lese ich Ihnen jetzt eine Strophe aus den Fleurs du Mal, 2. Auflage. Da heißt es: Mais les vrais voyageurs sont ceux-là, ceux qui partent pour partir, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi diese toujours allons. Also die wirklichen Reisenden, die wissen eigentlich nicht, warum sie das tun, und ihre Lust ist der Aufbruch und es ist ihnen ziemlich egal, wo sie stranden. Mir scheint das eine vollkommene Antizipation der Wanderexistenz von Rimbaud. Rimbaud wollte zunächst, ich nannte diese Formel schon, absolut modern dichten, später dann nur noch absolut modern leben. Dieser jüngere Bruder der Schlegel und Novalis träumte nicht nur vom Orient, sondern suchte die raue Wirklichkeit zu umarmen, ein berühmtes Zitat von Rimbaud, und am Horn von Afrika sein Glück zu machen. War das Paradies nicht zu haben, so konnte man doch versuchen, an der Grenze der europäischen Welt rasch zu Geld zu kommen. Dann aber, hoffte Rimbaud, werde er nicht länger als Habenichts, sondern als Kapitalrentner die Welt bereisen können. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte er zwischen Aden und Harar pendelnd, ungefähr 400 Kilometer, zuerst als Manager französischer Handelsunternehmen, die mit Kaffee, Elfenbeinfellen, Gold, Weihrauch und Moschus handelten, später dann als selbstständiger Unternehmer, Entdeckungsreisender, Händler und Waffenschmuggler. Durch den Bau des Suezkanals in den Jahren 1859 bis 1869 waren die Küstenländer des Roten Meeres für den modernen Welthandel erschlossen worden. Nun versuchten die europäischen Kolonialmächte, England, Frankreich und Italien vor allem, das noch unabhängige und wenig bekannte Äthiopien, in dem Kämpfe zwischen verschiedenen Stammesfürsten, Kriegsherren, Warlords und der Zentralmacht tobten, und damit die Verbindung zum Quellgebiet des Nils unter ihre Kontrolle zu bringen. Das einträglichste Geschäft und der wichtigste Wirtschaftszweig war der Handel mit afrikanischen Sklaven, den die europäischen Regierungen bald verpönten, bald tolerierten, und an dem sich natürlich auch europäische Händler bereicherten. Rimbaud reihte sich ein in das nach Zehntausenden zählende Heer der Abenteurer, die im Zuge der Kolonisierung der außereuropäischen Welt reich zu werden hofften. Rimbaud drang als einer der ersten Europäer weit in das nur von Nomadenstämmen durchstreifte Ogaden vor, eine trockene Dornensteppe im südwestlichen Hochland Äthiopiens. Mehrere europäische geografische Gesellschaften veröffentlichten seine Reiseberichte. Der an der Möglichkeit revolutionärer und poetischer Weltveränderung verzweifelnde Rimbaud beschloss, wie ich sagte, sein lyrisches Werk mit den Illuminationen. Fortan setzte er nicht mehr auf den Traum von einer anderen Welt, sondern suchte in der bestehenden sich zu behaupten. An die Stelle der Lyrik trat die Prosa der Briefe, der Expeditions- und Geschäftsberichte. Seine Korrespondenz macht den Großteil seiner schriftlichen Hinterlassenschaft aus. Auch diese Metamorphosen hat der Visionäre am Boot zuerst mit exakter Fantasie vorweggenommen, ehe er sie verwirklichte. ehe er, wie der bekannte chinesische Maler in der Legende, in dem von ihm selbst ausgemalten Bild verschwand. Von den affirmativen Cantique-Gesängen, den Stillleben und Preisliedern der lyrischen Tradition und auch des Dichterclubs um Verlaine, den Parnassien, hatte er sich früh schon abgewandt. In den Illuminations findet sich ein Ideogramm des modernen demokratischen Imperialismus, das als ein Muster der ihm vorschwebenden aktuellen und objektiven, frei assoziativen Dichtung gelten kann. Ich sagte schon, dass sein Vater gegen die aufständischen algerischen Stämme gekämpft hatte und dass er selbst einem Einsatz gegen javanische Rebellen nur durch Desertion entgangen war. Sein Poem Demokratie band den Schrecken aller Kolonialkriege in wenige Zeilen. Ich lese Ihnen das gerade französisch vor. Demokratie ist das überschrieben. Oder machen wir es Zeile um Zeile? Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Die Fahne marschiert in die, das ist eine ziemlich wörtliche Übersetzung leider, in die unreine Landschaft und unser Kauderwelsch erstickt die Trommel. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. In den Hauptstädten werden wir die schamloseste Hurerei hochbringen. Nous massacrerons les révoltes logiques. Wir werden die vernünftigen Empörungen niedermetzeln. Au pays poivré et détrempé, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires, hin in die gepfefferten und erschlafften Länder, im Dienst der ungeheuerlichsten industriellen oder militärischen Ausbeutungen. Au revoir ici, n'importe où, conscrit du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce, ignorant pour la science, roué pour le confort, la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche en avant, route. Also, auf Wiedersehen hier, ganz gleich wo. Rekruten des guten Willens werden wir uns an die Philosophie der Barbarei halten. Stümper in der Wissenschaft. Wüstlinge im Genuss des behaglichen Lebens. Krepieren muss die Welt, wie sie heute läuft. Das ist der wahre Fortschritt. Vorwärts, los. 15 Jahre später schrieb Rimbaud in Aden eine moderne Version dieses Gedichts nieder, diesmal in arithmetischer Prosa statt in lyrischer Algebra. Deutsche Übersetzung. Hier am Roten Meer, Rimbaud, hat sich die geschäftliche Situation im Vergleich zu der von vor 6 oder 7 Jahren stark verändert. Das ist die Folge der Invasion der Europäer, die von allen Seiten her vordringen. Die Engländer in Ägypten, die Italiener in Massaua, die Franzosen in Obock, die Engländer in Berbera und so weiter. Es heißt, dass auch die Spanier irgendeinen Hafen an der Meerenge besetzen werden. Alle diese Regierungen haben Millionen und im Ganzen sogar einige Milliarden auf diese verdammten öden Küsten verschwendet, wo die Einheimischen dem fürchterlichsten Klima ausgesetzt, das es auf dieser Erde gibt, monatelang ohne Nahrung und Wasser herumirren. Und alle diese Millionen, die man den Beduinen in den Rachen geworfen hat, haben nur zu neuen Kriegen und zu Katastrophen aller Art geführt. Das ist aus einem Brief an seine Familie vom 25. Januar 1888 aus dem jemenitischen Aden. War der junge Gott der Dichter in den 70er Jahren zum Weltenbummler und Gelegenheitsarbeiter geworden, so wandelte er sich in den 80ern zum erfolgreichen Manager der Firma Mazarin Vianney Bardet, die in Aden und auf der somalischen Halbinsel mit Kolonialwaren handelte und wurde schließlich zu einem selbstständigen Kaufmann, Expeditionsleiter und Waffenschmuggler. Nicht mehr der Traum vom goldenen Zeitalter, sondern das Gold im Gürtel war nun seine Sache und er saß nicht mehr im Elfenbeinturm von Roche, also in der Ferme seiner Mama, sondern dirigierte Karawanen, die aus dem Landesinneren ganze Schiffsladungen von Elfenbein und von anderen afrikanischen Schätzen nach Djibouti brachten. Das prosaische Leben, das Rimbaud nach seinem poetischen, das nur 5 Jahre gewährt hatte, führte, war ein Kompromiss. Als Handlungsgehilfe, Aufseher, Manager, Kaufmann verdiente er sein Geld mit harter Arbeit, doch nicht in Europa, sondern an der Peripherie der zivilisierten Welt, wo man Abenteurer sein musste, um überhaupt Handel treiben und eventuell Gewinn machen zu können. Rimbaud bereitete seine Expeditionen und Handelsunternehmen wissenschaftlich vor. Er gehörte zu den wenigen, die sich mit Sprache und Sitten der Araber und der somalischen Nomaden vertraut gemacht hatten. Der Erfolg blieb nicht aus. Ich zitiere nochmal den Biografen Rob. Gegen Ende des Jahres 1888 drehte sich der größte Teil des Außenhandels im südlichen Abessinien um Rimbaud. Er fungierte als Importeur und Exporteur, als Prospektor und Financier, als Mittelsmann für den wichtigsten Waffenimporteur, als Agent des ältesten Handelshauses in Aden und als Hauptlieferant für Alfred Ilk, den Chefplaner der neuen Nation König Menelik's von Äthiopien. Doch der so erfolgreiche Forschungsreisende und Geschäftsmann achtete, wie schon der Dichter, seine exzeptionellen Leistungen gering. Gemessen an den Ekstasen und Visionen seiner Jugend erschien ihm das Leben am Horn von Afrika als eine einzige frustrane Rackerei. 1881 schreibt er: Was ich vermutete, habe ich nicht angetroffen, und ich lebe auf sehr widerliche Art und ohne dass etwas dabei herauskommt. Die Briefe aus Aden und Harar an die Familie lesen sich wie ein einziges vielstrophiges Klagelied. Er schreibt 1887: Ihr müsst mich mit meinen ewigen Klagen als einen neuen Jeremias ansehen. Aber meine Lage ist wirklich nicht lustig. 5 Jahre vorher heißt es: Meine Jeremiaden sind eigentlich Abschiedslieder. Wörtlich: Ich hoffe sehr, dass ich noch vor meinem Tode zur Ruhe komme. Übrigens aber habe ich mich jetzt sehr an alle Arten Ärger gewöhnt. Und wenn ich mich beklage, dann ist das nur eine andere Art zu singen. Rimbauds Leben war längst zur Misere geworden, ehe ihn im April 1891 eine Krankheit niederwarf und alle weiteren Pläne zunichte machte. Nun heißt es: Zuletzt ist es am wahrscheinlichsten, Rimbaud, dass man eher hinkommt, wo man nicht hin will, und eher tut, was man nicht möchte, und dass man ganz anders lebt und stirbt, als man jemals wollte, ohne Hoffnung auf irgendeine Art von Ausgleich. Das ist der Brief an die Familie aus Kairo bereits. Abgesehen von einem letzten Besuch in Roche, dem Dörfchen bei Charleville, verbrachte er die nächsten Monate als Schmerzensmann in einem Marseiller Spital und träumte bis zuletzt von neuen Reisen und vom Elfenbein. Seither ist Rimbaud so etwas wie der Schutzpatron all derer, die unsere Welt ruhelos durchstreifen, auf der Suche nach der Lösung ihrer Rätsel, nach dem richtigen Wort und dem richtigen Ort, nach der Formel, die alles wendet. Das ist ein Zitat aus den Illuminations, und wir können vielleicht sagen, dass seine Dichtungen deren Wege wahrlich illuminieren. Ich danke Ihnen schön.